Erster lobt den Herrn. Lobt ihn vom Himmel aus. Lobt ihn in der Höhe. Zweiter lobt ihn, alle seine Engel. Lobt ihn, alle seine Heere im Himmel. Dritter lobt ihn, Sonne und Mond. Lobt ihn, alle hellen Sterne. Vierter lobt ihn, ihr höchsten Himmel. Lobt ihn, ihr Wasser über dem Himmel. Fünfter, alle sollen den Namen des Herrn loben. Er gab einen Befehl. Dann wurden sie gemacht. Sechster, er gab ihnen einen Platz für immer. Er gab Regeln. Sie halten sich an diese Regeln. Siebter, lobt den Herrn von der Erde aus. Lobt ihn, ihr großen Tiere im Meer und tiefen Wasser. Achter, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel. Lobt ihn, du Sturmwind. Du tust, was er sagt. Neunter, ihr Berge und alle Hügel. Ihr Obstbäume und alle großen Bäume. Zehnter, ihr wilden Tiere und alle zahmen Tiere. Ihr kleinen Kriechtiere und Vögel. Elfter, ihr Könige und alle Völker. Ihr Anführer und alle Richter der Welt. Zwölfter, ihr jungen Männer und jungen Frauen. Ihr alten Menschen zusammen mit den Kindern. Dreizehnter, alle sollen den Namen des Herrn loben. Sein Name allein ist groß. Er ist herrlicher als Himmel und Erde. Vierzehnter, er macht sein Volk stark. Alle seine treuen Menschen loben ihn. Das sind die Menschen von Israel. Sie sind ihm sehr nah. Lobt den Herrn.